Herzlich willkommen allerseits zur Impulsgruppe Gründer berichten. Hier vorne sitzen Caroline Drucker oder Caroline Drucker. Wir haben uns eben schon darüber unterhalten, was ihr lieber ist. Es ist ihr egal. Also herzlich willkommen von Etsy. Dann haben wir Jörn Tschische von RecordJet, Philippa Paun von Bummelkiste und Max Wittrock von My Müsli. Ich bin Alex Hofmann von Gründerszene und die Fragen, die hier heute im Mittelpunkt stehen sollen, drehen sich rund um das Konzept, die Schwierigkeiten, denen man so in den ersten Monaten, Jahren begegnet. Ich war bei vielen Gründungsteams dabei. Ich bin nach Berlin gekommen. Eigentlich wollte ich ein Masterstudium in Architektur machen, aber der Uni hat gestreikt. Und deswegen habe ich ein Praktikum bei einer Plattenfirma gemacht und die haben mich nach ein paar Wochen einen Job angeboten. Ich habe gedacht, naja, ein bisschen praktische Erfahrung tut niemandem weh. Und jetzt, so 10 Jahre später, bin ich immer noch hier und arbeite und Studium habe ich abgebrochen. Oder der zweite Studium habe ich abgebrochen. Und so, ich habe zuerst war ich bei einer Plattenfirma, dann habe ich das Weiß Magazin in Deutschland mitgegründet. Das ist jetzt ein ziemlich erfolgreichen Medien, fast Empire, Fox, oder die haben Investitionen von WPP, the world's largest media holding company, zu allen anderen. Aber das hat sehr, sehr, sehr klein angefangen. Ich war dann auch bei der Freitag von der Relaunch, das ist der Meinungsmedium, eine Wochenzeitung. Und dann war ich jahrelang bei SoundCloud, das kennt wahrscheinlich die meisten von euch, weil da das so ein ziemlich erfolgreichen deutschen Technology-Startup ist. Und jetzt seit den letzten Jahren bin ich bei Etsy. Für euch, die Etsy nicht kennen, Etsy ist eine B2B-E-Commerce-Plattform für handgefertigte Produkte. Wir haben über 1 Million Verkäufer weltweit. Letztes Jahr hatten wir $895 million in Sales, so wir sind ziemlich, ziemlich, ziemlich groß, aber trotzdem wir unterstützen sehr, sehr viele kleine Unternehmer, weil wir sehen, dass jeder von unseren Verkäufern ist ein Einzelunternehmer, ist eine sehr, sehr kleine Firma. Ich habe vor 5 Jahren gegründet, einen Musikvertrieb. Also ich sorge dafür, dass ihr eure Musik weltweit online verkaufen könnt, bei iTunes, bei Amazon, Spotify. Komme tatsächlich aus der Musik, habe selbst Medienproduktion studiert. Wir verfolgen auch den DIY-Ansatz, allerdings ganz anders. Bei uns bekommen unsere Kunden quasi das Spielzeug zum selber zusammenbauen. Das im monatlichen Abo, wir verbinden damit Spielen und Lernen und versuchen ein neues kreatives Spielzeug auf dem Markt zu etablieren, was es so bis davor nicht gab. Studiert habe ich in Maastricht ursprünglich was komplett anderes, Bachelor in European Studies, Master in Kunst- und Kulturmanagement, danach nochmal ein Jahr Physik aus Jux und Dollerei, ohne viel Sinn dahinter ehrlicherweise. Habe dann in Berlin ursprünglich ein Projekt mitgemacht, das hieß Paloma 5, über die Arbeitswelt der Zukunft. Wie wollen wir eigentlich als junge digitale Generation arbeiten, was für Arbeitsumfelder brauchen wir, inwiefern haben wir vielleicht auch andere Strukturen, die wir bevorzugen, ist was, womit ich mich natürlich auch im eigenen Unternehmen nach wie vor auseinandersetzen muss und darf. Danach 2 Jahre auch in der Unternehmensgründung mitgearbeitet. Hi, ich bin Max, ich bin einer der 3 Gründer von My Müsli. Wer My Müsli nicht kennt, das ist eine Plattform, auf der man sich sein eigenes Bio-Müsli zusammenstellen kann. Uns gibt es auch im Supermarkt und es gibt auch Müsli-Läden, in denen man My Müsli kaufen kann. Wir sind im Moment 230 Leute ungefähr, aber da sind auch alle Aushilfen oder Studenten dabei, die uns zum Beispiel nur auf Teilzeitbasis helfen. Ich bin eigentlich Jurist und Journalist. Ich war dann auch mal kurz beim Fernsehen und bin dann der typische Weg eines Juristen in die Müsli-Branche abgedriftet. Zur Begeisterung meiner Eltern zum Beispiel, aber das konnte ja damals noch keiner wissen, dass wir tatsächlich ein Produkt verkaufen würden. Also wir können uns nicht beschweren, es läuft gut, aber wir sind eigenfinanziert und durch klassische Bankenfinanzierungen und so. Das heißt, wir haben mit den ganz normalen kleinen Betriebs- oder Mittelstandswidrigkeiten zu kämpfen, die viele ja vielleicht kennen oder genau, das ist so unsere Geschichte. Eine Frage gleich zu Beginn. Ihr habt die Idee gehabt und was habt ihr dann gemacht? Um Professor Faltin zu zitieren. Ja, es gibt ja diese Konzeptkreativität und das war bei uns relativ wichtig. Also es hat nicht gereicht, die Idee zu haben, stell dir dein eigenes Biomüsli zusammen, sondern wir mussten uns ja überlegen, wie vertreibe ich das jetzt eigentlich? Wenn man sich jetzt vorstellt, man hätte das in den 90ern gegründet, man hätte so einen Faxabruf gehabt, stell dir dein Müsli selbst zusammen für 3,29 € und das hätte irgendwie alles nicht funktioniert. Das heißt, das Internet und dieses Konzept zu überlegen, wie stelle ich mir Müsli selbst zusammen, das war der erste Schritt. Dann mussten wir es finanzieren, was bei uns aber sehr, sehr günstig war. Wir haben nur 3.500 € insgesamt gebraucht, weil einer von uns konnte programmieren und wir haben halt alles selbst gemacht, von irgendwie den Raum gefliest bis hin zu eben die Webseite gemacht. Ja gut, und dann haben wir ein Gewerbe angemeldet, sind zum Ordnungsamt gegangen und haben gesagt, wir würden gerne Lebensmittel produzieren, was müssen wir beachten? Also ich habe einfach im Gesetz nachgeguckt, was man da beachten muss und dann sind wir am 30. April 2007 relativ blauäugig online gegangen. Inkubationsmodell funktioniert nicht mit 3.500 €. Das heißt, Investorensuche war im Prinzip dann, ich würde mal sagen, 4 Wochen Marktrecherche und ab da war klar, es muss eine Pitch-Präsentation geben und wir brauchen irgendwoher Kohle. Um die Webseite zu bauen, ja, das ist so, ohne geht's halt nicht. Um die Webseite zu bauen, um eben auch sofort Leute einstellen zu können, beziehungsweise bezahlen zu können, die Mitarbeiter dann des Inkubators. Und das haben wir dann auch getan. Wir haben, ich glaube, bekannt gegeben, dann im Mai, das war ein knappes halbes Jahr, nachdem ich angefangen habe, an dem Konzept zu arbeiten, dass wir eine Finanzierungsrunde in Höhe von 900.000 € abgeschlossen haben und jetzt gerade noch mal eine zweite im zweiten Jahr hinten dran. Sich überhaupt durchzukämpfen, bei iTunes einen Vertrag zu kriegen, das hat ganz schön lange gedauert. Das war dann auch der Rattenschwanz der internationalen Versteuerung und so weiter, war doch größer als erwartet. Letztendlich wollten wir uns auch in allem unterscheiden, was unsere Konkurrenz macht. Das heißt, vom Denken bis hin zur Entwicklung komplett alles anders aufziehen. Also zum Beispiel wollen wir vor allem den Grund nach vorne stellen, warum wir es tun. Also weil wir selbst Musiker sind, weil wir selbst es so wollen und nicht anders und eben nicht andere Musiker ausnehmen wollen. Und daraus resultiert dann, dass wir extrem viel gearbeitet haben, wenig Geld hatten und es am Ende doch geschafft haben und jetzt nur mit Freunden arbeiten können, uns aussuchen können, was wir tun, wie wir es tun. Im Prinzip ähnlich wahrscheinlich wie bei dir. Auf Englisch hat man einen tollen Spruch, KISS, keep it simple, stupid. Und wo ich bei Projekten war, wo wir die Sachen überdacht haben, wo wir versucht haben, alle Probleme am Anfang zu lösen, war das einfach, das hat einfach alle Zeit weggenommen. Das Wichtigste war immer einfach zu sagen, was ist der Kernproblem und einfach die gesamte Energie auf diesen Kernproblem zu fokussieren, zu versuchen, das zu lösen in the simplest, easiest, manchmal vielleicht ein bisschen blöd, blödste Weg zu schaffen, so dass man einfach einen Beweis dafür bekommen kann, dass diese Idee Sinn macht. Weil es ist sehr einfach zu denken, dass eine Idee total toll ist und dann 6 Monate später zu merken, niemand außer uns hat Interesse an dieser Sache. So, ich denke, bei der Gründung, die erste Sache ist einfach so die Disziplin zu behalten, um einfach auf der Kernproblem zu fokussieren und dann egal, ob das der Rattenschwanz von internationalen Recht oder einfach so, was heißt das überhaupt, so eine Lebensmittelproduktion aufzubauen, einfach diese Kernprobleme zu lösen. Was würdet ihr eurer Erfahrung nach sagen, für wen als Typ oder für welche Konzepte ist welches Finanzierungsmodell ratsam? Man muss sehr klar wissen, was hat meine Firma für einen Wert und kann diesen Incubator oder Accelerator, can it give me what I need to succeed? Weil der größte Fehler, was eine sehr kleine Firma machen kann am Anfang, ist zu viel von deiner Firma weggeben. Ich habe mit vielen Investoren von sehr großen VCs, wo man so stolz wäre, dass die in dein Round investieren würde oder dass die da in dein Round leaden würden. Dass sie haben gesagt, ja, wir haben so viele Firmen, wir sagen, wir würden total gern in den investieren, aber die haben keinen Anteil übrig. Die haben viel zu viel ganz am Anfang weggegeben an Accelerators, weil die dachten, dass diesen Accelerators sich weiterbringen würden. So da, wenn man das überlegt für sich selbst, man muss sehr klar genau überlegen, was kann meine Firma davon profitieren und ist es meine Firma wert? Weil vielleicht jetzt klingt 10% oder 20% nicht viel, aber in 3 Jahren, wenn man 50 Millionen Euro Investierung möchte, ist das dann eine Riesenmenge. Wenn man seine Freiheit behalten möchte, also wirklich sein Konzept so umsetzen möchte, wie man es selbst sich vorstellt, also niemand möchte, der einen reinredet, dann ist vielleicht auch besser, den eigenen Weg zu gehen. Mehr ist dazu, glaube ich, nicht zu sagen. Ich sehe es aber auch anders, weil ich alleine Gründerin bin. Ich bin aber nicht alleine. Ich bin durch Team Europe nicht alleine, sondern ich habe dadurch einen Partner, der mich nicht nur mit Ressourcen unterstützt, sondern auch im operativen Geschäft, im Austausch, in der Investorenansprache. Und dementsprechend, ich glaube, das ist das, was man sondieren muss. Was bringt einem denn die Kooperation mit, egal ob das Investor ist, Accelerator oder Inkubator, was lerne ich davon? Was für Zusatznutzen habe ich davon, dass ich jemand anderen mit dabei habe? Und das kann eben ein Investor genauso wie ein Inkubator sein oder auch beides. Und inwiefern bringen die das Geschäftsmodell, was ich im Kopf habe, voran? Ich glaube, wenn die Grundfacetten nicht gegeben sind, dass es außer dem Geld einen wirklich zusätzlichen Nutzen gibt, dann ist es in der Tat schwierig. Bei mir ist es auf der einen Seite so gewesen, dass wirklich die Erfahrung der Gründer von Team Europe einfach mich sehr nach vorne gebracht hat. Ich war 28, als ich gegründet habe. Klar, ich hatte vorher zwar auch Gründungserfahrung, aber in sehr anderen Umfeldern. Paloma 5 war ein gemeinnütziger Verein allein schon mal und kein auf Profit ausgelegtes Unternehmen. Das heißt, da sind die Herausforderungen ganz andere. Auf der anderen Seite waren auch beide Projekte, die ich vorher gemacht habe, komplett nicht online basiert. Dementsprechend auch dort einfach das Wissen, was ich da als Wissenstransfer festgestellt habe und lernen durfte, ist immens für mich und extrem viel wert, weil ich alleine einfach nur niemals da stehen würde, wo ich heute stehe. Und ganz ehrlich, auch wenn ich mir was zutraue, aber innerhalb von 3,5 Monaten als Alleingründerin ein Projekt auf die Beine zu stellen, online zu bringen, zu sagen, wir verkaufen jetzt was, es geht nicht. Also es ist einfach faktisch unmöglich. Das hätte ich nicht alleine geschafft. Auf der anderen Seite habe ich total großen Respekt dafür, wenn man den anderen Weg geht. Ich glaube, es kommt total darauf an, in welchem Status man ist, wie man das Ganze angeht, was auch das Ziel dahinter ist und wie viel Atem man hat. Also wie lange man auch bereit ist zu investieren, auf eigenes Gehalt zu verzichten, darauf zu verzichten, dass man Mitarbeiter einstellen kann, unter Umständen auch darauf zu verzichten, dass man alles, was man eigentlich im Kopf hat, direkt umsetzen kann. Ich habe da sehr, sehr großen Respekt vor und denke, das ist auch für viele Modelle vollkommen passend. Bei uns ist es in der Tat so, dass wir natürlich unsere Kunden vorfinanzieren müssen. Im Abo-Modell kann sich jeder ausdenken, dass natürlich für uns es wichtig ist, den Kunden über eine Zeit einfach bei uns zu behalten. Das heißt, mit den eigenen Ressourcen können wir den Kunden einfach nicht akquirieren. Wir haben einen Finanzbedarf im Marketing, das ist ganz klar so. Und dementsprechend hätten wir, unabhängig von Inkubator, ja oder nein, für mich sehr, sehr positiv, aber Investitionen eben gebraucht. Bei der Investorenauswahl, denke ich, ist es aber auf der anderen Seite genauso wichtig, zu schauen, wer ist das eigentlich? Sind das Leute, die mich ernsthaft unterstützen wollen? Haben die vielleicht auch wirklich Wissen in dem Bereich, wo ich weiterkomme? Oder aber haben die einfach Wissen generell in der Startup-Szene, die mich vernetzt und die mich weiterbringt? Und da habe ich in sehr unterschiedlichem Ausmaß natürlich, aber ein paar Investoren, die einfach wirklich sehr, sehr angenehm, sehr aktiv mich unterstützen, auch sehr, sehr gerne vorbeikommen, wirklich auch gucken, wo kann ich denn helfen, unabhängig davon, dass ich ganz gerne möchte, dass irgendwann eine Rendite dabei rauskommt. Es gibt natürlich genauso auch die stillschweigenden Investoren, die typischerweise einfach ihr Standardticket haben als Business Angel und sagen, okay, das verteile ich irgendwie auf 10 Firmen. Und ich habe nicht die Zeit, weil ich arbeite selber noch Vollzeit in einem Job oder auch in meinem eigenen Unternehmen. Ich habe nicht die Zeit, mich auch noch operativ mit einzubinden. Das heißt, es ist einfach sehr, sehr unterschiedlich gestrickt. Und ich glaube, eine ausgewogene Kombination daraus macht Sinn und macht auch Sinn, das von Anfang an so mit im Blick zu halten. Sehr, sehr privilegierte Situation, dass wir schuldenfrei aus dem Studium rausgegangen sind. Also Hubertus und Philipp hatten ihren ersten Exit, weil die haben damals eine Videothek gehabt in Passau, die sie verkauft haben. Und ich hatte ein Stipendium und unsere Eltern hatten uns auch während des Studiums unterstützt. Und wenn man schuldenfrei aus einem Studium rausgeht, dann kann man natürlich mit einem ganz anderen Horizont, man hat keine Kinder, keine Hypothek, dann ist es auch egal, ob der Proof of Concept, wie das ja so heißt, 2 Jahre dauert. Wenn man allerdings natürlich jetzt 2 Kinder hat und man sagt, okay, ich muss in den ersten 6 Monaten Geld verdienen, dann sind halt Modelle, die vielleicht noch anders finanziert sind, wo man sich vielleicht auch schneller ein Gehalt auszahlen kann, besser. Ich würde so als Faustregel für mich immer sagen, was du ja auch gesagt hast, nicht so schnell viel abgeben, wenn man jetzt denkt, man braucht Geld. Und es ist halt immer besser, wenn man in einer Runde sitzt oder Investoren gegenüber sitzt. Wir kennen das nur von Startups, an denen wir entweder beteiligt sind oder aus dem Freundeskreis, wenn man halt ein funktionierendes Modell hat und sagen kann, ja, eigentlich brauche ich die Kohle ja gar nicht, aber es wäre ganz nett, sie zu haben, weil man dann, glaube ich, eine viel, viel stärkere Verhandlungsposition hat. Wie findet man die richtigen Leute? Wer sind die richtigen Leute? Wie wichtig ist es, die richtigen Leute zu haben? Sollte man schnell das Team aufstocken oder es eher langsam angehen lassen? Was sind eure Erfahrungen? Man kann halt nicht immer sich damit rausreden und sagen, ja, wir gründen aber doch und ihr könnt alle nichts verdienen, das tut mir total leid. Weil ab einem bestimmten Zeitpunkt kapiert auch jeder, dass man selber vielleicht die Anteile hat und der andere nicht. Ich erlebe, vielleicht geht es euch ähnlich, immer wieder Startups, wo das auch nach 3 Jahren irgendwie nicht wirklich passiert. Und ich glaube, der dritte Punkt für mich ist, dass man entwickelt ja schnell so eine Gründerhybris und denkt, man selbst kann alles am besten und eigentlich kann das sonst keiner. Und das ist Gott sei Dank unwahr und wir haben die großartige Situation, dass wir wirklich ein Team haben, wo ich sagen kann, die Leute, die da eine Kernkompetenz haben, die können eigentlich in diesem Bereich alles besser als ich selbst. Und das macht mich unheimlich glücklich, weil man sieht, wie toll diese ganze Müsli-Familie dadurch funktionieren kann. Also ich lege sehr viel Wert darauf, dass wir eben nicht 10 Praktikanten und ich und CMO sind, sondern andersrum, weil ich auch wirklich in der Tat daran glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass man auch als Gründer merkt, dass das Team auch hinter der Idee steht und ein Praktikant steht anders hinter der Idee. Das ist auch toll, also die Unterstützung ist natürlich super, deshalb haben wir auch welche, aber trotzdem ist jemand, der einfach selber für sich da auch gerade seinen Arbeitsalltag sieht, Lebensinhalt ist wahrscheinlich nur beim Gründer vorhanden, aber trotzdem irgendwie so seine Passion dahinter. Das ist einfach eine ganz andere Form der Zusammenarbeit. Das, was ich immer versuche, auch wirklich im Kopf zu behalten, weil ich dir total recht gebe, Max, dass irgendwie man als Gründer oft denkt, dass irgendwie alles ist zu langsam und wenn ich es machen würde, wäre es viel schneller und viel toller. Und das ist Schwachsinn, das ist wirklich Schwachsinn. Und das, was ich mir ganz oft selber wirklich versuche, auch vor Augen zu führen, ist der Grundsatz, dass jeder Mitarbeiter ist der CEO von seinem Bereich. Also jeder hat wirklich seinen Verantwortungsbereich. Und wenn man ihm den Verantwortungsbereich gibt, kann man auch jemandem, der vielleicht gar keine Arbeitserfahrung hat, trotzdem sehr, sehr schnell dazu helfen, dass er ein Verantwortungsbewusstsein aufbaut und damit auch unglaublich schnell lernt. Weil das ist, glaube ich, das ganz Tolle an einem Startup, dass man in einem agilen Umfeld arbeitet, wo man auch unter Umständen, das haben wir gemerkt, wir haben sehr viele Festmitarbeiter, waren erst Praktikanten in einem ganz anderen Bereich. Die kamen von der Uni und haben gesagt, ich möchte im Produktmanagement ein Praktikum machen. Die Mitarbeiterin macht mittlerweile komplett einfach die Marketingauswertung und die Newsletter und ist für Affiliate zuständig. Also komplett was ganz anderes als das, was ursprünglich vorgesehen war. Und ich glaube, dass der Vorteil ist, eben wenn man den Leuten das Gefühl vermittelt, du kannst die Aufgabenbereiche wirklich auch greifen. Ich bin dankbar, wenn du mir was abnimmst und da dein Verantwortungsbewusstsein siehst. Wenn man die Leute findet für diese Bereiche, dann hat man ganz viel geschafft. Ehrlicherweise im Technikbereich, also im IT-Bereich, ist einfach schwierig, die Leute zu finden. Das, um es einfach auch wirklich so zu sagen, hatten wir auch immer Probleme mit, Developer zu finden, die wirklich in Berlin verfügbar sind, ist eine Herausforderung, ist, glaube ich, auch für fast alle eine Herausforderung. Und ich glaube, das ist so einer der größten HR-Ressourcenprobleme, die wir einfach hier haben und die es zu lösen gilt. Und da muss man ein bisschen länger suchen vielleicht. Und mittlerweile haben wir es Gott sei Dank dann geschafft, aber auch wirklich erst nach 1,5 Jahren, ehrlicherweise. Also ich möchte niemanden haben, der bei mir arbeitet und nicht seinen Mund aufkriegt, sondern ständig Input haben. Wenn was nicht passt, die können alle in ihrem Bereich was besser als ich. Dann sollen sie es auch sagen und machen. Und so macht es im Endeffekt auch am meisten Spaß, nur mit den Leuten zu arbeiten, wo man richtig Lust drauf hat. Und ähnlich auch, wie du sagtest, ist ganz wichtig dann auch, dass die Leute an die eigene Idee glauben, wirklich dahinter stehen und Lust darauf haben, das zu machen. Also es sind bei uns sehr viele Musiker natürlich, die dafür brennen, die Musik leben und so eben ihr Hobby dann mit einem Job verbinden können und trotzdem noch gut zum Beispiel in Programmierung oder Marketing oder wie auch immer sind. Das Team ist total wichtig, für viele, viele, viele Gründe. Das erste, so einfach so ein Tipp mit Recruiting. Wenn man, so das geht zurück zu diesen so Funding-Frage, ich würde gerne unterstützen, was Philippa gesagt hat, über the role that investors can play als Mentoren. Wenn man beim Recruiting, Investoren können sehr, sehr, sehr hilfreich sein. Wenn dein Investor ruft jemand an und sagt, hey, wir brauchen einen Product Manager, wird das wahrscheinlich klappen. Die würden wahrscheinlich zum Interview kommen, zumindest. Und dann hat man eine you have a shot of convincing them to work for you. Aber da können Investors sehr hilfreich sein. Die zweite Sache ist bei einem Team, Hiring ist so schwierig. Es ist so, so schwierig, besonders wenn man es nie vorher gemacht hat. Und wenn man jemanden falsch eingestellt hat und jemanden entlassen muss, das ist das Schlimmste, ich denke, was ein Entrepreneur passieren muss. Jemand entlassen ist total, total, total scheiße. Und das Schlimmste daran, wenn du derjenige bist, der diese Person angestellt hat, ist das deine Schuld. Es ist nicht der Schuld von Person, den du entlassen musst. Als Manager, es ist dein Problem. Als Manager, es ist deine Verantwortung, jemand zu helfen, beizubringen, wie die in dieser Firma richtig arbeiten sollen. Und wenn jemand nicht performt, die sind entweder die falschen Hire und das ist deine Schuld. Und wenn die eine gute Arbeiter sind, aber nicht motiviert sind, ihren Arbeit einfach nicht machen, die ihren Arbeit falsch machen, das ist wieder dein Problem. So vom Team her, so als Manager, als Gründer, das ist so eine wichtige Rolle. Und wenn man der falsche Person in der Team hat, das kann so viele Schaden auswirken. Nicht nur auf, was diese einzige Person macht, aber was diese Person macht dann im gesamten Team. Und die kulturellen Auswirkungen und das Team wieder zu stabilisieren, nach jemand rausbringen muss, ist sehr, sehr, sehr schwierig.